Wer ist die Täterin? Wer ist das Opfer erstmal? Ja, wer ist das Opfer? Die erste Frage. Jetzt habe ich den Täter vorher verraten, wo uns Opfer feststeht. Alles klar. Let's go. Hallo und herzlich willkommen zum 93. Conancast. Heute geht es um Band 87, der erst bald in Deutschland erscheint. Wir haben ihn vorab auf der Leipziger Buchmesse erstehen können und werden heute für euch exklusiv vorab alle darin enthaltenen Kapitel besprechen, das Aussehen genau analysieren, sodass ihr euch den dann auch kaufen könnt, wenn wir euch das natürlich empfehlen. Das werden wir am Ende ja wie gehabt besprechen. Und mit dabei ist auch bei diesem besonderen Cast heute unser Stargast. Ich begrüße Kevin. Ja, schönen guten Tag. Ich wünsche einen schönen Kirschblütentag bei rosigem Wetter und hoffe, dass ihr alle gespannt zuhört, wenn es um einen Conan-Band geht, den es noch gar nicht gibt. Und auch auf der Leipziger Buchmesse mit dabei gewesen und auch den Band schon gekauft hat sich Olli. Hallo Olli. Ja, hallo Kevin, hallo Philipp, hallo liebe Hörer. Hallo. Ich freue mich sehr, dass wir heute diesen Sondercast ist es ja nicht, aber diesen Cast vorab veröffentlichen können, bevor der Band eigentlich erst erscheint. Heideblitz, der Wahnsinn. Ja, absolut. Und wir beginnen wie gewohnt mit der äußeren Aufmachung des Bandes. Was springt uns denn da ins Auge? Oh, wie süß. Ja, aber vor allem die schöne rosane Farbe, die ich sehr gelungen finde, auch mit in Verbindung mit dem wunderschönen Hintergrund und den Kirschblütenbäumen. Deutlich hübscher als die japanische Variante, die uns Philipp gleich vorstellen wird, jedenfalls meiner Meinung nach. Ja, das kann ich gerne tun. Auf der japanischen Variante sind wir nicht so rosa betucht, sondern ein bisschen geht's ins Lila-Farbene, ein bisschen bläulich schon, also nicht so ein kräftiges Lila. Passt auch nicht so gut zu dem Schriftzug oben drüber im Japanischen, der ist ja mehr rosa gehalten, aber der Detective Conan-Kreis, ist lila-farben, also da passt es schon ein bisschen besser. Im Deutschen haben wir natürlich die schöne rosane Farbe, die wir auch schon eine ganze Weile nicht mehr hatten. Zuletzt nämlich bei Band 19, also schon eine ganze Weile her. Bei Band 41 hatten wir zwar auch schon einen rosa Ton, der war allerdings ein bisschen kräftiger. Bei Band 19 haben wir den original rosa Ton, der auch bei Band 87 wieder verwendet wird. Also schon eine ganze Weile her. Ja, und auch Band 12 schon Anwendung fand zuvor. Genau. Ja, nochmal möchte ich gerne sagen, wunderschönes deutsches Cover, erinnert mich auch an Band 66 zurück, mit großer Freude. Ja, da sitzt Conan so auf dem Boden, mit den Armen verschränkt und schaut nach links und da sieht man auch so Kirschblüten, wunderschön. Das war nämlich der Band, bei dem ich angefangen habe, Conan zu kaufen, da weiß ich das noch so genau. War der mit Shiratori und den Kirschblüten, ne? Genau, im Kino mit dem Pappbecher. Ja. Die uns noch lange begleitet haben, die Pappbecher. Die Pappbecher, immer mal wieder aufgetaucht sind. Ja. Im Deutschen, wunderschönes Farbenspiel des Winds. Wer die Anspielung erkannt hat, 5 Gummipunkte. Wer nicht, 10 Strafpunkte. Im Japanischen, naja. Ja, gefällt mir diesmal auch nicht so gut. Ich bin ja sonst eher Fan der japanischen Cover, aber diesmal das deutsche Cover sehr, sehr gelungen. Und auch der Shinichi mit seinem tollen Hut vorne drauf. Gefällt mir sehr gut. Endlich mal nicht Conan, das erste Mal, soweit ich weiß. Ich kann mich aber auch irren, sind ja schon 86 Bände vorher erschienen. Oh. Demnach möchte ich mir da meine Hand nicht ins Feuer legen. Immer Conan, ne? Ja, immer Conan. Ja. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Das erste Mal hier Shinichi, beziehungsweise man kann es da leicht verwechseln, nicht wahr, Kevin? In der Tat. Ja, und du mich da nicht fragen, also. Ja, und natürlich noch der Egmont-Manga-Schriftzug und der Gosho Aoyama-Schriftzug, der nicht fehlen da vorne. Und Detektiv Conan, Band 87, Lirum Larum, Löffelstiel, wer das nicht kann, der kann ganz viel. Ja, sehr schön finde ich auch, vor allen Dingen, dass hier bei uns die Blütenpracht viel besser zur Geltung kommt. Sowohl an den blühenden Bäumen, als auch auf der Straße oder dem Weg. Also hat man im Japanischen ja vor allem auch farblich besser abgestimmt. Ja. Ja. Ja. Gut, am Buchrücken sehen wir wieder Conan, der ja zur Seite Linz, möchte ich fast sagen, und von einem Fußball attackiert wird. Er hat schon den Schweißtropfen im Gesicht und guckt ganz bedröppelt rein. Ja, nach Tennisball und Baseball, ne, kommt jetzt ein Fußball. Aber er sitzt, glaube ich, auch schon ein bisschen zum Sprung an. Aber ich glaube, er hat den Ball gar nicht gesehen. Also mal sehen, ob er den wegkickt. Ja, mal die Feierung ist ja sehr cool. Er könnte ihn jetzt gesehen haben und den Schweißtropfen so denken, so, Alter, jetzt auch noch das oder euer Ernst? Oder er guckt nach hinten, wo der Ball herkam und denkt sich, wer war denn das? Wer hat mich abgeworfen? Wer war das? Ja, ist doch klar, ein Sportlehrer. Higo wahrscheinlich. Naja, mal gucken. Genta, lass den Blödsinn. Auf der Rückseite haben wir dann, wie gewohnt, den Verweis auf Mystery, auch in einem rosa Ton. Passt nicht so ganz zu Mystery, wie ich finde, aber na gut, ist die Farbe hier in diesem Band. Ja, das wäre der erste Romans-Band hier. Dann der Text auf der Rückseite, wie gewohnt, wird auf alle Fälle, auf alle? Na, der erste glaube ich auf nicht. Auf alle? Doch, auch nee. Der letzte auch. Ja. Wo ist denn der letzte? Ich dachte, der erste fehlt. Ja, okay, guck mal, so kommt man durcheinander. Nee, der letzte fehlt. Der letzte fehlt. Das ist ja das letzte. Ja, dann haben wir noch im Schlüsselloch eine gute Frau. Sakura Ko Yonehara ist schon bekannt aus zwei anderen Fällen, unter anderem denen, wo auch Kansuke, Yui und Takaki oder Komei mit dabei waren. Der Fall mit dem Baumkuchen, da war sie ja schon die Haushälterin. Sakura, und, was für eine Anspielung. Ja, totale Anspielung hier. Mit Shukichi Hanedas erstem Auftritt, da war sie auch mit dabei. Also hier im Schlüsselloch. Jetzt das dritte Mal. Wenn sie dann auftaucht, das wissen wir ja noch nicht. Wir werden aber gleich natürlich einen Blick in den Band hineinwerfen. Mhm. Und noch der Preis. Ja, sie ist sehr unsicher. Ja. Aber es ist häufig so, dass die Charaktere, die im Schlüsselloch sind, auch im entsprechenden Manga-Band auftauchen. Aber nicht immer. Nicht immer. Vor allem in letzter Zeit war das nicht immer der Fall. 6,50 € Deutschland, 6,70 € in Österreich. Und www.egmont-manga.de, nicht mehr manganet.de. Eine neue Website für Egmont Manga. Zumindest eine neue URL, ja. Genau, die Website ist die gleiche. Tut mir leid. Ja, also gerne mal reinklicken. Und auch bei conannews.org reinklicken. ja, guten Tag. Hier ist wieder euer Aoyama Sensei. Nein, Sensei nicht, aber Aoyama ist wieder da. Gibt eine kleine Geschichte. Genau, wir haben schon geöffnet. Ja, kleine Geschichte zu kleiner Ran angesagt. Und kleine Shinichi. Ja, muss aber ein bisschen Innovationspotenzial hier zeigen. Man kann ja nicht immer das Gleiche sagen. da gibt's eine Geschichte, dann blättern wir um. Ich sag mal das Gleiche. Aber obwohl, er wird noch von einem Selfie-Stick wird er noch erschlagen. Das ist auch sehr interessant. Also man erkennt es vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber auf dem zweiten, wenn man den Band kennt, dürfte man es auch erkannt haben. Ja. Ja, die Geschichte finde ich übrigens sehr schön diesmal hier vorne, dass er sozusagen zur Entstehung des Werkes etwas preisgibt. Auf jeden Fall. Ist ja immer sehr interessant, da auch mal was dazu zu erfahren. Auch wenn es lange gedauert hat. War ja auch im letzten Band ja schon so mit dem mit der Polizei, ne? Ja, mit der Polizei. Schön, dass wir so toll bei Ihnen dargestellt werden, aber nein, wir können Ihnen nichts verraten. Tut mir leid. Das war schön. Gut, dann blättern wir noch einmal um, Olli, damit du auch Bescheid weißt. Ja, vor allen Dingen auch die Hörer, ne? Sie sind das jetzt gewohnt nach 92 Cast. Ja, puh. Der 93. ist das übrigens schon. Oh. Ja, wir sind tough dabei. Josef Schahn und Matthias Wissnet haben den Band übersetzt. Vielen Dank dafür. Erste Auflage haben wir hier. Ihr könnt auch schon die 93. haben. Das wissen wir nicht. Dauert noch ein paar Jährchen, hoffe ich. Oder hoffe ich nicht. Wir verkaufen, ja. Los, alle kaufen. Steffen Hautog, Claudia V. Willhauer, Philhauer, Theresa Lindenstruth. Lindenstruth. Und kein redaktioneller Beitrag. Nee, genau. Ich bin diesmal nicht dabei, Olli. Genau. Kevin fehlt. Hatte drauf spekuliert. Ja, Olli, da musst du in den 92. Cast reinhören zur Shinichi Edition. Da erfährst du Näheres dazu. Auf conannews.org. Genau. Ja. Oder bei iTunes im Bar zu finden. Ja. Conan Cast eingeben, ja. Ja. Dann hören wir wieder auf der nächsten Seite das alternative Cover mit Conan und Shinichi, die an einem Telefon, einem Mobiltelefon von Oni hören. Im japanischen Original ist das Bild natürlich deutlich besser. Da sehen wir Conan und Shinichi im Kirschblütenregen stehen, also mutmaßlichen Kirschblütenregen. Ja, könnten auch Schneeflocken sein. Ist sehr, sehr schön. Conan guckt ein wenig skeptisch, Shinichi guckt ein wenig froh, möchte ich sagen. Ist natürlich deutlich passender hier als das Bild, was wir haben im Deutschen. Das ist ja aus Band 86 abgekupfert. Dann blättern wir noch einmal um. Da haben wir die Inhaltsangabe, diesmal fehlerlos. Und was bisher geschah, auch wieder fehlerlos aus dem letzten Band 1:1. Steuerung C, Steuerung V. Kann ich sehr empfehlen. Mach ich mal meinen Artikel. Genau. Ich starte jetzt mit der ersten Inhaltsangabe zum ersten Fall. Wie gewonnen, so zerronnen und die heimliche Flussüberquerung. Das ist der Abschluss des Falls, der uns schon im letzten Band entgegengesprungen ist. Da geht es nämlich um Kansuke, Yui und Takaki, die gemeinsam mit Conan, Ran, Kogoro und einem neuen Polizisten, Hyoe Kuroda, der auch im Schlüsselloch im letzten Band zu sehen war, einer mysteriösen Mordserie hinterherjagen. Und zwar geht es darum, dass Kansuke zu Beginn des Falls einen Kopf in einem Fluss entdeckt, blutend, holt ihn dann mit seinen Fingern heraus, nicht wahr, Kevin? Ekelhaft. Ohne da irgendwelche Handschuhe überzuziehen. Naja, dann finden sie auch kurz darauf den Körper des Polizisten. Oder auch einfach begrapscht. Ja, genau. Untersuchen den, stellen fest, das passt wirklich zusammen. Aha, das ist er. Dann geht es weiter. Hyoe Kuroda taucht auf. Den Kopf von der könnte passen. Ah, genau, von den Körpermaßen her. Ne? Dann geht es weiter. Die Polizisten ermitteln. Einer der 3-4 Polizisten, die in diesem Fall vorgestellt werden, findet etwas Brisantes heraus und wird daraufhin vom Täter umgebracht, erhängt sozusagen. Und die, nicht Beweise, aber die, wie sagt man, Verdächtigungen gegen Kansuke erhärten sich. Er könnte eventuell der Täter sein. Hyoe Kuroda will sogar schon einen Haftbefehl gegen ihn aussprechen, erlassen. Am Ende des letzten Bandes wurde dann noch ein weiterer Polizist von einem Auto mit einem Strick dahinter den Berg heruntergerissen. War sehr harmlos, der Mord, möchte ich sagen. Naja, damit endete der letzte Band. Und jetzt geht's weiter in Band 87, haben wir noch 2 Kapitel von dem 5 Kapitel umfassenden Fall. Ja, wird halt weiter ermittelt. Hyoe Kuroda lässt die Leiche unten liegen, nicht wahr, Kevin? Sehr dramatisch. Ist ja eigentlich alles selbsterklärend. Wenn ihr den letzten Band gelesen habt, wisst ihr, worum es geht. Sonst einfach auch in den letzten Conan-Cast zu dem Band 86 reinhören. Da erfahrt ihr dann alles dazu. Und dann kommt jetzt eben die Auflösung hier in diesem Band, die meiner Meinung nach auch sehr gelungen ist. Also der Fall sagt mir sehr zu. Ich hatte letztes Mal, glaube ich, schon 5 von 5 Specht abdrücken oder was auch immer vergeben. Ich bleibe auf jeden Fall dabei. Sehr, sehr guter Fall. Ich möchte aber dazu sagen, wenn man gerade so ein bisschen denkt, ich lese einfach mal irgendein Detective-Conan-Fall, wird ja nicht so kompliziert sein. Fall ist schon ein bisschen komplizierter bei der Auflösung. Ja. Da sollte man sich schon ein bisschen Zeit nehmen und mal genauer hinterfragen, was denn da passiert. Also so einfach ist es nicht. Aber hatten wir lange nicht mehr, sehr, sehr lange nicht mehr. Schließt an ganz, ganz frühere Detective-Conan-Fälle an. Demnach bleibe ich hier bei 5 von 5. Kann ich absolut nur empfehlen, diesen Fall. Grandios. Also ich kann natürlich nicht empfehlen, hier mit diesem Band den Fall zu beginnen. Ja, also man sollte auf jeden Fall genau Band 86 vorher gelesen haben. Sonst kann es sein, dass man gerät sonst in Straucheln. Und wird gespoilert. Erstens das und zweitens wird man auch keinen Gefallen an dem Fall finden. Dennoch, da ich ja auch Band 86 gelesen habe, bleibe auch ich bei 5 von 5 halbe Sonnenbrillen. Oh. Eine abgedunkelt, eine wie bei Wodka. Ja, genau, ja. Schließe ich mich euch vollkommen und ganz an. Ich vergebe oder ich bleibe auch bei meiner Bewertung 5 von 5 Xer, weil die Auflösung hier wirklich super ist und auch ich habe mehrmals hin und her geblättert, um halt das alles genau zu verfolgen zu können. Ja, ich auch. Ich gebe es zu. Wie Kansuke dann jetzt doch tatsächlich mehr oder weniger wirklich als Täter dasteht und sogar seine eigenen Kollegen ihm das nicht abnehmen. Das ist sehr unglaublich spannend und auf jeden Fall empfehlenswert. Und für Geschichtsinteressierte ist auch noch was mit dabei. Ja, aber das finde ich bei Conan irgendwie nie so, muss ich ehrlich sagen. Ja, das ist auch in Band 86 eher gewesen. Hier in Band 87 bleiben wir davon verschont, wenn es uns nicht gefällt. Aber ist doch immer ganz interessant, aber man ist ja als Nicht-Japaner nicht so stark drin. Und wenn man es auch nicht kennt, ich denke mal, wenn ich jetzt da gewesen wäre, dann wäre es natürlich hammergeil gewesen, das zu sehen. Wenn ich an dem Fluss gestanden hätte, mein lieber Herr Gesangsverein. An dem der Kunde mit umgebracht wird. Ja. Genau, auf einmal schwimmt ein Kopf vorbei. Oh, nee, ey. Oh, nee, ey, ich muss meine Handschuhe. Ja. Gut, machen wir weiter mit dem nächsten Fall. Ja. Blog, Selfie und was weiß ich nicht was. Foto. Foto fehlt noch. Foto, Und den Fall wird uns jetzt unser Stargast vorstellen. Ich begrüße Kevin. Wir sind schon im Cast. Ja, genau. Bitteschön, Kevin. Wir sind schon da und es geht auch direkt los. Nach dem dramatischen Fall um Kansuke trifft man sich mit Conan, Professor Akasa und den restlichen Detective Boys in einem Hotel. Dort gibt es nämlich ein Kuchenbuffet, von dem Conan meint, dass Ran bestimmt eifersüchtig wäre. Baumkuchen? Habe ich leider nicht ausmachen können, tut mir leid. Zitronenkuchen wenigstens? Habe ich auch nicht gesehen. Ah, Mensch! Aber ich habe dafür gesehen, dass Al-Haibara ihrer Rolle als Mutter Teresa gerecht wird und Professor Agassa schön auf Diät hält. Er darf nämlich nur 2 Stücke Kuchen haben, während Genta mehr hat, als ich zählen kann. Oh ja. Ja, sie essen natürlich schön. Dabei kommt dann ein Micro-Falcon, der Name liegt für einen Markenrechtsinhaber, in die Torte von Genta fliegt. Dieser Micro-Falcon-Hubschrauber, genau, der ferngesteuert werden kann, der wurde von einer offenbar berühmten Schauspielerin mutmaßlich in seinen Kuchen geflogen. Diese entschuldigt sich, möchte auch ein schönes Selfie anbieten, womit wir beim titelgebenden Kapitelnamen wären. Daraufhin taucht aber schon eine Konkurrentin auf, die ebenfalls Schauspielerin ist und genau wie sie auch an einer berühmten Serie, die jetzt fortgesetzt werden soll und in dem Hotel, in dem sie sich auffinden, auch gedreht werden soll. Da gibt es dann einen kleinen Streit bezüglich deren Blogs, den beide betreiben, also beide betreiben einen eigenen Blog, posten dann Zeug wie bei Instagram und so weiter. Das verhakt sich dann irgendwann in einen kleinen Streit, wie gesagt, wo zudem auch dann unsere Sakurako Yonehara, vielen Dank, auftritt, um zu schlichten und als mehr oder weniger Hausmädchen oder Gehilfin der Schauspielerin auftritt. Die blonde Schauspielerin, deren Namen ich nicht weiß, verbunkert sich dann in ihrem Zimmer, möchte auch dann erst um 5 Uhr, also um 17 Uhr, wieder geweckt werden, da um 18 Uhr die Dreharbeiten starten. Zu denen es aber, so sagt die andere Schauspielerin, wohl nicht mehr kommen dürfte. Ein sehr verdächtiges Detail also. Ja, wer ist die Täterin? Wer ist das Opfer erstmal? Ja, wer ist das Opfer? Die erste Frage. Jetzt hab ich den Täter vorher verraten, bevor das Opfer feststeht. Alles klar. läuft bei uns. Wie es dann so sein soll, wird um 17 Uhr die Schauspielerin geweckt. Oder etwa nicht? Nein, wird sie nicht, denn sie wird tot aufgefunden in ihrem Zimmer. Und was finden wir in dem Zimmer? Genau die Hotelkarte, die in das Zimmer führt. Demnach, wie immer, ein Mord in einem verschlossenen Raum. Genau. Ja, so geht es dann weiter. Conan hat aber auch schon gleich die mutmaßliche Täterin im Visier, die offenbar als einzige verdächtigt wird in dem Fall. Haben wir auch nicht so oft, muss ich mal sagen, dass es nur einen Verdächtigen gibt. Natürlich kommen auch Megurei und Takagi an den Tatort und wissen auch sofort Bescheid um die Vorfälle. Also Megurei nicht, aber Takagi kennt sich offenbar mit Selfie-Sticks aus, mit den Schauspielerinnen kennt er sich aus. Ja. Und außerdem auch mit der Serie, um die es geht. Die reinste Klatschtante, ey. Ja. Das Filmteam ist natürlich verärgert. Also nicht darüber, dass eine Kollegin gestorben ist, sondern darüber, dass wir heute nicht drehen können. Ist doch klar, die Kollegin ist ja egal. Es geht ja nur ums Geld. Wie immer. Ja. Wie war Peter Zwegert. Ja, genau, Peter Zwegert. Wie geht es denn weiter? Ja, es ist so, dass die Verstorbene natürlich an ein mutmaßliches, schlimmes Geheimnis gekommen ist, weshalb sie wohl umgebracht wurde. Jetzt ist es aber so, dass man in deren Nähe auch Schlagsahne gefunden hat. Und wenn wir uns erinnern, irgendetwas ist in die Torte von Genta geflogen. Der Micro-Falcon zufällig? Oder sein Popel? Ich weiß es nicht. Was da hat er? Ja, jedenfalls erwartet uns ein nicht allzu spektakulärer Fall. Mit vielen Selfie-Sticks, vielen Hubschraubern, einem ominösen Tathergang und einer Auflösung, der ich so nicht ganz Glauben schenken konnte und wollte. Weshalb ich gerne noch zum Ende des Falls gehen würde, denn der war im Gegensatz zu den Seiten zuvor äußerst nervenaufreibend, da uns ein Herr Polizeidezernat erneut begrüßt, was ich sehr, sehr gewieft finde. Dann sage ich noch ein paar letzte Worte, nämlich meine Bewertung. Ich möchte kurz sagen, das Beste am Fall war die letzte Seite. Ansonsten aber möchte ich immerhin noch 3 von 5 Stückchen Kuchen geben. Ich weiß, Professor Agassar darf nur zwei haben, aber kommt von mir noch ein drittes. Ja, ich möchte da solide, gleich, aber mehr nicht. Ich möchte da gleich ein Stückchen höher gehen. Also mir hat der Fall doch sehr gut gefallen. Ist zwar ein bisschen fillermäßig gefühlt, aber ich finde die Mischung ganz gut. Erst so ein brutaler Fall, da braucht man irgendwas zum Abschalten erstmal. Von daher passt dieses Kuchenbuffet hier mit so einem Hubschrauber auch ganz gut. Das war übrigens, muss ich dazu sagen, der letzte Fall, den Aoyama gezeichnet hat, bevor er letztes Jahr ins Krankenhaus gekommen ist. Einige werden sich erinnern, sonst einfach mal die News-Podcasts nachhören. Oder wir haben auch stark berichtet bei konnews.org. Ja, genau, hatten wir eine auch Aktion vielen Dank für. Vielen an Josef Schanel einmal zum Übersetzen, fürs Übersetzen der offiziellen Meldung in der Shonen Sunday und auch an Edmund Manga, mit der wir eine große Postkartenaktion gestartet haben und weit über 100 Postkarten und Briefe nach Japan zu Shogakukan, zu Gosho Aoyama senden konnten. Vielen lieben Dank nochmal an beide. Ja, gut. Ja, freut mich natürlich auch sehr. Ja, der Fall an sich, wie gesagt, bisschen 0815, muss man dazu sagen. Also nichts Besonderes. Nein. Schön, dass Yonehara mal wieder auftaucht. Die ist ja jetzt schon zum dritten Mal in einem Fall mit dabei. Auch nicht so häufig passiert bei Detective Conan bisher. Dürfte nach den Nebencharakteren der Charakter sein, der am häufigsten aufgetreten ist bisher. Ja, ansonsten, wie die Zimmerkarte in das Zimmer gekommen ist, ohne dass die Tür offen war. Ja, man weiß es nicht. Der Micro Falcon hat vielleicht eine kleine Rolle gespielt oder vielleicht noch eine größere. Ja, ja, ansonsten der Trick. Eine weiß fliegende ich, Rolle hat er gespielt. Ja, ja, also mich ich sagen. Ich weiß nicht, ob der Trick in der Realität so klappen könnte. Ich würde es nicht ausprobieren. Ich würde auch niemanden umbringen. Nur den Trick auszuprobieren, die mit einem Affen rufen, ja, ne? Genau. Ah, klappt nicht, naja. Tja, Kevin, tut mir leid. Muss ich mich stellen. Habe ich ein bisschen an den iPad-Trick damals erinnert oder den Tablet-Trick im Fahrstuhl da. Ja, mit den vier Computer-Tablets. Ja, genau, wo Heiji mit dabei war und was weiß ich was mit dem Fall war. Ich glaube, nur die Tablets sind hängen geblieben. Das reicht auch. Ja, auch schön, dass es nur um einen Fall geht, mal wieder, wo es eine Verdächtige gibt und es nur darum geht, wie ist denn dieser Mord stattgefunden. Genau. Das hatten wir auch längere Zeit nicht mehr. Gefällt mir immer mal wieder sehr, wenn es passiert. Nicht immer nur drei Verdächtige, einer war der Täter oder die Täterin, das ist mittlerweile ja langweilig. Wir hatten ja im letzten Band schon eine kleine Abwechslung, wo halt drei Verdächtige dabei waren und dann waren alle drei zusammen der Täter oder haben sich abgesprochen. Hat mir sehr gut gefallen, hier auch diesmal, dass eine Täterin feststeht, mutmaßlich, und nur herausgefunden werden muss, wie das jetzt stattgefunden hat. Also mir gefällt sehr gut, als kleine Abwechslung hier zwischendurch gebe ich doch 4 von 5 Micro Falcons. Dann komme ich mal zu meiner Bewertung. Die fehlt ja heute noch in der Runde. Ja, ich würde mich in dem Fall eher Kevin anschließen, da ich den Fall... Oh, Mensch, Olli! Oh, ja gut, dass wir die Rechtfertigung nicht brauchen. Die muss nicht 3,5? Komm, 3,5. Nein, ich vergebe keine halben Sachen. Das war schon immer mein Prinzip. Ja, ich auch nicht, okay. Ja, interessant fand ich halt am Anfang das nochmal auf den Kommissar aus Nagano, Kuroda, zu sprechen kam von Conan und Ai. Es ist ja auch immer noch die Rumfrage im Raum. Und Conan sagt ja auch, dass er sehr scharfsinnig ist, aber dass er ja Naganos Präfektur angehört und daher werden sie sowieso nicht so viel mit ihm zu tun haben, was Ai auch ganz gut findet. Naja, dann geht's halt mit dem Kuchenbuffet halt weiter und ja, die beiden Schauspielerinnen, ja, hat mich jetzt auch, war jetzt auch nicht so besonders, dass Sakurako wieder auftaucht. Das fand ich sehr schön. Und ja, der Fall und der Trick an sich, ja, fand ich jetzt auch nicht so berauschend, dass man da großartig von begeistert wäre. Also ich würde es auch nicht ausprobieren. Gegen Ende hin wurde es dann wieder sehr spannend. Und ja, damit habe ich auch echt nicht gerechnet, worum es jetzt dabei geht, ob es jetzt um die Fallaufklärung oder um was anderes geht, das würde ich sagen, lest ihr selber. Und ja, empfehlen würde ich den Fall trotzdem, allein um ja die spannenden Elemente rauszufinden, die wir erwähnt haben und um einfach mal ein bisschen Conan-Unterhaltung zu genießen. Daher 3 von 5 Kuchenstückchen. Hatten ja, das ist schon. Dann nehmen wir 3 von 5 Türspionen. Kevin, du bist voll begeistert. Merke, ja, ich will dich doch noch 4 von 5 vergeben. Nee, will ich nicht. Gut, dann machen wir weiter, bevor wir da abschweifen, mit dem nächsten Fall. Kleiner Shinichi. Da geht es, wie man sich schon denken kann, um die kleine Ran und den kleinen Shinichi in Kindergarten. Also das ist ein Zeitalter. Spoiler, ja? Ja, ich muss leider hier spoilern. Wie soll ich sonst den Fall vorstellen, du? Ja, okay. Das geht nicht anders. Am Anfang sind Ran, Sonoko, Masumi und Konnen unterwegs. Ganz normal, in dem aktuellen Alter. Sie altern ja nicht. Demnach könnte man auch sagen, in 20 Jahren laufen sie doch noch rum. Ich habe es verstanden. Alltag würde auch passen. Ja, Alter auch. Alter. Also durch den Kirschblütenpark gehen, den wir am Anfang genau, sehen. Genau, das wir auf dem Cover des Bandes ja auch sehen. Allerdings schwenkt die Szenerie dann ganz schnell in 13 Jahre zurück. Dort gehen wir nämlich ins Haus der Familie Mori, wo Eri und Kogoho noch zusammenleben und auch die kleine Ran ist mit dabei. Natürlich, da ist sie dann 4 Jahre alt. Puh, schnell nachgerechnet. Ja, das stimmt nicht. Im Manga sind die ja 16 Jahre alt. Nein, oh, falsch gerechnet. Aber eigentlich müssten die ja 3 Jahre alt sein. Dann sind sie 3. Meinetwegen sind sie auch 2 oder 1. Aber oder? Im Band wird 4 gesagt. Oh. Obwohl die 3 sind. Also müssen. Vielleicht vor 13,5 Jahren oder so, dann hat er noch nicht Geburtstag. Ja. Okay. Ja, keine Ahnung, was Aoyama sich da gedacht hat. Er hat den Fall ja im Krankenhaus damals gezeichnet, von daher sehe ich es ihm nach. Muss hier ganz vorsichtig umgehen. Genauso wie Kogoro übrigens auch, der direkt zu Beginn des Falls Rans Kindergarten-Anstecker kaputt tritt aus der Kirschblütenklasse. Ran Mori Trampel war damals schon, naja. Eri will ihr dann einen neuen basteln oder einen neuen fragen. Ja, sie will um ein neues fragen. Dann schwenkt das ganze Bild wieder. Wir sehen diesmal die Eltern von Shinichi, Yukaku und Yusiko. Yukiko und Quapuzzi. Ja, Quapuzzi und Quapse. Yukiko und Yusaku. Ha, schwere Geburt. Es ist ein Junge. Ja, Yukiko will Shinichi auch zum Kindergarten bringen, zum Baker-Kindergarten. Wo auch schon Sonoko da ist und Ran auch, die von den ganzen Mitschülern, mit Kindergartenkindern gehänselt wird, weil sie eben kein richtiges Abzeichen hat, weil Kogoro das ja kaputt getreten hat. Ja, der Erzieher oder Kindergärtner geht dann schlichtend dazwischen. Dann geht es in die Nacht über, die Kinder übernachten dort im Kindergarten, weiß ich auch nicht warum, macht man das so? Nee, eigentlich ist, ja nicht. Ist doch eher mittags, das ist die Mittagsstunde. Ach, Mittagsschlaf. So. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Ich wundere mich schon, warum sie um 1 Uhr nachts da sitzt und rumbastelt. 1 Uhr nachmittags ist es dann. Mittagsschlaf. Okay, danke Olli für den. Habt ihr nicht früher Mittagsschlaf gehalten im Kindergarten? Keine Ahnung. Nee, ehrlich gesagt nicht. Dann wart ihr bestimmt dann in der Zeit in der Spielgruppe, wo die geschlafen haben. Da haben sie die Gruppen immer aufgeteilt. Aber ich dachte auch, das wäre nachts gewesen. Ja. Jedenfalls bastelt Ran dort dann nachts oder nachmittags ihren Anstecker nach, weil sie nicht weiter gehänselt werden möchte von den anderen. Während alle anderen schlafen, ist sie da alle einsam am Basteln, weint auch währenddessen, weil sie es nicht richtig hinbekommt und traurig ist. Ja, dann wird sie von Shinichi angesprochen, genau. Wird sie von Shinichi angesprochen, der einige Schlussfolgerungen zieht, warum sie jetzt hier einsam und allein ihren neuen Anstecker bastelt. Ja, die ganzen anderen Kinder sind dann begeistert. Ja, ist eigentlich mehr so ein Larifari-Fall, sage ich mal, ohne wirklichen Fall, muss man auch dazu sagen. Es gibt zwar einen Fall, aber der ist halt nicht wirklich ausschlaggebend. Nein. Möchte ich von der auch gar nicht groß erzählen. Es geht halt um den Kindergärtner noch ein wenig oder Erzieher. Ja, die ganze Gruppe geht dann halt noch ein bisschen auf den Spielplatz und dies und das. Shinichi ist sehr sauer auf den Kindergärtner, weil der sehr viel mit Ran rummacht. Setzt sich zum Beispiel zuerst auf die Rutsche oder geht mit ihr Hand in Hand über den Zebrastreifen. Da ist Shinichi halt sehr sauer auf den Kindergärtner. Will, dass das unterbunden wird. Ja, der vermutet einen. Ja, man könnte vermuten, dass es hier irgendwie um Pädophilie geht, aber das passt natürlich bei Detective Conan auch nicht wirklich rein. Gott sei Dank. Ich kann hier schon mal ein bisschen entwarnen. Genau. Das möchte ich hier mal tun und so viel spoilern. Ja, also es sind 2 Kapitel, die dann aus der Sicht von Ran erzählt werden zunächst und dann gibt es noch 2 weitere Kapitel, die die gleiche Geschichte aus der Sicht von Shinichi erzählen. Ich muss dazu sagen, gefällt mir doch sehr gut. Denn trotz der 4 Kapitel und der Wiederholungen sozusagen, sind es doch immer andere Perspektiven und es wird halt nichts gedoppelt. Dort, was man im ersten Fall von Ran erzählt bekommen hat, das wird im Shinichi-Teil dann sozusagen ausgelassen, stattdessen was anderes erzählt. Also es passt sehr gut zusammen, finde ich. Und auch die ganze, die ganze Aufmachung damals sehr, sehr schön. Vielleicht Shinichi damals ein bisschen zu klug, muss man dazu sagen. Er war ja 3 oder 4 oder 5 meinetwegen auch. Zwischen trotzdem 3 und 4, ja. Zu alt, der hat damals noch keine Sherlock Holmes Bücher gelesen und solche Schlussfolgerungen, wie er da abzieht am Ende, das passt auch wirklich nicht zusammen. Das ist zu viel. Muss man sagen, aber es muss natürlich irgendwie bei Detective Conan auch mit reinkommen, von daher. Das Buch hat er schon gelesen. Ja, aber ein echtes Kind, 3, 4 Jahre alt. Passt halt nicht, aber ja, gut. Mit 3 konnte ich nicht lesen. Definitiv nicht. Nee. Du nicht. Shinichi schon, der ist hochbegabt. Mhm. Also gefällt mir sehr gut. Ich möchte dir auch die volle Bewertung geben, weil es einfach sehr schön ist, um damals einen Einblick zu bekommen, wie Shinichi und Ran in den Kindergarten gegangen sind. Hat mir absolut sehr, sehr klasse gefallen. Und als kleinen Bonus noch dazu, wenn ihr mal das erste Kapitel anschaut, das Titelbild davon, das zweite von Kleine Ran, da seht ihr dann ja die große Ran und die kleine Ran. Und wenn ihr das zweite Kapitel von Shinichi anschaut, dann seht ihr ja den kleinen Shinichi und den großen Shinichi. Und wenn ihr das beides nebeneinander stellt, dann seht ihr, wie sie sich praktisch anschauen. Voll romantisch gemacht. Also, das gefällt mir ausgesprochen gut, was Aoyama sich auch da überlegt hat. Also, muss ich hier absolut mal loswerden. Daher noch ein ganz, ganz großes Plus. 5 von 5. Was habe ich gegeben? Kirschblütenansteckern. Genau. Volle Punktzahl. Schnittchen und Ran grinsen sich an. Und die beiden gucken so ein bisschen so, wie Kinder halt, ne? Ja. Die kleine Heulsuse. Ja. Oh. Du darfst sie nicht so nennen. Nee, mache ich auch nicht mehr. Okay. Das war das einzige Mal. Okay. Ja, einmal durfte Schnittchen auch. Ja. Sie hat jetzt ja zu mir gesagt, dass ich sie nicht so nennen soll. Oder du? Okay. In dem Fall. Heulsuse. Ich durfte auch einmal. Ja, okay. Olli, du auch nochmal? Nein, so gemein bin ich nicht. Ich gehe lieber Hand in Hand mit ihr über den Zebrastreifen. Ja, deine Bewertung bitte. Ja, gerne. Also auch ich vergebe die volle Punktzahl für diesen einen Fall oder die beiden Fälle, je nachdem, wie man es sehen will. Also sehr schön gemacht, allem mal wieder was zu sehen von Shinichi und Ran aus ihrem Leben quasi. Schön, dass Kogoro und Eri mit dabei waren und Yukiko wunderbar. Und Yusaku. Und ja, dann, trotz, dass es eigentlich kein Kriminalfall ist, ist es trotzdem sehr spannend um die Story mit dem Kindergärtner. Und ja, man ist auch recht gespannt, was da bei rumkommt, warum es denn so ist und fiebert richtig mit. Und ja, so die kleinen Übergänge sind auch schön in dem einen Kapitel bei Kleiner Ran Teil 2, wo dann der Übergang geschaffen wird von Conan zu Shinichi, das Bild ist ein sehr schöner Übergang geworden. Und einfach schön auch, wie Shinichi sich für die Kleine Ran einsetzt und die ausgegrenzt wird und er sich auf deren Seite schlägt. Und Sonoko verteidigt sie auch und ich glaube, sie prügelt sich mit dem einen Kindergartenjungen. Also sehr schön, auch lustige Elemente mit dabei. Und ja, ich vergebe dann die Höchstbewertung von 5 von 5 Brillen, die Shinichi niemals tragen wird. Ja, genau. Ja, also, das mit der Vergangenheit war ja schön und so weiter und alles und so fort. Mit Kogoro, mit Eri, mit Yusaku, Kapuzzi und Eri und allen möglichen. Das war ja alles gut. Das war alles nett. Aber? Es ist einfach, das sind 4 Kapitel, völlig ohne Inhalt, also die laufen nur irgendwie rum und dann geht es irgendwie um den Erzieher, irgendwie, das ist gar nicht, das ist einfach gar nichts. Ja, weil es bei Detective Conan immer einen Fall braucht, da es gibt in jedem Fall, auch bei Organisationsfällen gibt es ja immer irgendeinen blöden Fall, der noch dazwischen kommt, ist halt so, also das ist Gosho Aoyamas Stil. Ja, aber rein gar nicht. Das ist ja eigentlich trotzdem, also es hat ja schon Hintergrund, was der Erzieher da. Ja, aber ein bisschen pseudomäßig aufgezogen, ne? Also, das kann ich schon verstehen. Nee, tut mir leid, ich kann deshalb nicht die volle Punktzahl geben, aber das Drumherum um diesen Fall, ich nenne es mal Fall, das ist 1A. Mit dem Rumlaufen, mit dem Hin- und Herspringen, auch mit den Perspektiven, wie du schon sagtest, Philipp, wenn etwas bei Ran erzählt wurde, hat man das bei Shinichi dann anders erzählt. Das muss ich erwähnen. Shinichi war bei der Ran-Geschichte auf einmal weg, wurde nicht gefunden. Aus der Sicht von Shinichi, aber erfährt man aber, dass er unterm Tisch war eigentlich und dort gelesen hat. Das ist genial, das ist absolut super. Aber der Fall ist einfach so doof. Das, nee, also volle Punktzahl wäre gelogen. 4 von 5 tanzende Männchen. Und sehr schön finde ich auch am Anfang, wo es dann in die Vergangenheit zurückschwenkt im ersten Kapitel, dass man dort praktisch Shinichi ja erwarten oder sehen will, unbedingt. Mm-hmm. Und dann fehlt er halt, als Yukiko sagt, ja komm Shinichi, wir gehen zum Kindergarten. Huch, ist nicht da, ist halt unterm Tisch, sieht man damals ja noch nicht. Man will ja die ganze Zeit Shinichi sehen, wartet da drauf und freut sich, aber ist halt noch nicht da, er kommt halt erst später. Die ganze Erwartungsmoment. Siehst ihn halt klein in dem einen Bild davor, aber... Ja, aber nicht so richtig, ne? Also das Gesicht siehst du nicht, ne. Man sieht ihn halt erst später, wenn er voransteht. Und dieses Bild, das ist auch wunderbar, als Randa weint, die Kirschblüte faltet und er dann da davor steht. Also das... Perfekt. Und ich bin auch kein Freund der Ran-Shinichi-Beziehung, also nicht in erster Linie. Mein Problem war auch, dass Masumi einfach nur doof mitgelaufen ist. Also sie war nur da, um Aufmerksamkeit zu erregen und hat aber nur hingehört. Gehört ja zur Gruppe dazu, ne? Sonoko ja gefühlt auch, aber sie war ja Sonoko da. War auch dabei. Ja, aber hat auch keine Rolle gespielt. Ja, vielleicht gehen die von der Schule gerade heim oder so. Ja, denke ich mal, da haben die Schultasche dabei, ja. Yep. Ja. Gut, dann machen wir weiter mit dem nächsten und letzten Fall. Da gibt's ja ein neues Traumpaar. Welches ist das denn, Olli? Ja, es sind nicht Shinichi und Ran und auch nicht oh. Conan und Ai. Oh. Obwohl, nein. Also, fangen wir an. Wir beginnen, wie häufig wir manchmal beginnen, auf der Straße mit den Detective Boys. Conan und Ai unterhalten sich über Kuroda, den neuen Vize-Dezernatsleiter von dem Tokio-Polizeiquartier, was wir ja im... Ist er Vize? Vize-Dezernatsleiter. Ah, Vize, ja. Okay. Was wir ja in dem einen Fall erfahren haben, wo wir dann auch gleich nochmal die erschreckende Gesichtsszene von Conan und Ai sehen und sie dann natürlich, sehr erschreckt reinblicken und darüber reden sie halt nochmal. Und es wird halt auch nochmal gesagt, dass der Kuro da nicht unbedingt ein sympathisch, freundlich aussehender Mensch auf den ersten Blick ist. Kann man ja nachvollziehen, ne? Haben wir sogar in Farbe schon gesehen. Naja, dann schalten sich sogar mal die Detective Boys dazu ein. Die haben ihn ja auch gesehen. Und naja, dann wird halt nochmal gesagt, ist er eventuell rum oder halt eher nicht. Und die Spekulationen gehen nochmal los. Ai blickt dann nebenbei so auf ihr Handy und weil der Professor ihr eine E-Mail geschickt hat und plötzlich ist sie ganz geschockt und Conan denkt, oh nein, Professor, ist was passiert, aber sie sieht nur einen Zeitungsartikel, wo drin steht, dass Ryosuke Higo und Yoko Okino eine Liebesbeziehung haben. Oh nein! Ja, das findet Ai natürlich als Higo-Fan sehr, sehr verstörend und ist auch gar nicht mehr ansprechbar. Und es gibt noch jemand anderen, der ebenfalls verstört darüber ist und einen kleinen Geist gesehen hat. Ich denke, wir wissen alle, wer es ist. Genau, der gute Kogoro. Zu dem gehen wir als nächstes in die Detektei. Und im Fernsehen wird auch schon über die beiden berichtet, was Kogoro aber sofort ausschaltet. Und Ran sagt dann, du weißt doch noch gar nicht, ob es überhaupt so ist. Geh dem Ganzen doch auf den Grund. Und Kogoro sagt, nein, das geht nicht, ich bin Detektiv, ich kann nicht einfach so aus Jux und Dollerei ermitteln. Daraufhin kommt Ai und sagt, okay, dann engagiere ich sie. Untersuchen sie das. Natürlich unentgeltlich. Ne? Ja, das auch noch. Ja, daraufhin forscht Kogoro zusammen mit Ai nach und sie finden dann halt raus, dass die in einem Restaurant essen, wo Higo wohl den Inhaber kennt und ja, dann gehen sie da natürlich auch hin, obwohl Conan das erst noch nicht glaubt und dann ein wenig baff ist, dass die wirklich da sitzen. Naja, dann lernen wir halt noch 3 Angestellte kennen, eine Kellnerin, einen Kellner und wer der dritte im Bunde ist, weiß es, bestimmt auch ein Kellner. Nicht so ein Sommelier noch und der Chef? Genau, der Sommelier ist das, genau. 2 Kellner, ein Sommelier und ja, die vermissen halt den Inhaber, ihren Chef, weil der halt noch nicht da war und suchen den. Wo ist der bloß? Finden den aber nicht und ja, dann später sagen sie dann, ja gut, dann suchen wir später nochmal, suchen dann halt später nochmal. Da finden die den dann unter einer Decke, so vermutet man, also sie schauen nicht nach, aber sie sehen, hey, da liegt jemand auf dem Sofa unter der Decke, das ist der Chef, der schläft gerade, okay. Als ob er da geschlafen hätte, ne? Komm unter meine Decke. Ja, genau. So geht's dann nicht weiter. Einer der Angestellten bekommt dann eine Nachricht vom Chef, dass er Ryosuke und Yoko doch bitte in den Lagerraum unbemerkt bringen soll. Warum wohl? Naja, dann wird das auch so gemacht und man hört plötzlich Yoko schreien und Kogoro und Konnen, halt die am Tisch sitzen, sprinten zu diesem Lagerraum, um zu wissen, was passiert ist. Und ja, der Inhaber des Restaurants wird tot aufgefunden. Ja, die Polizei wird eingeschaltet. Megure und Takagi erscheinen am Tatort, ermitteln. Ja, und die Verdächtigen sind natürlich neben den drei Restaurantmitarbeitern auch Yoko und Higo. Wie sich das Ganze jetzt zugetragen hat und wer denn der Täter ist, das erfahren wir halt noch nicht. Wir erfahren nur, wie die Ermittlungen beginnen, kriegen das Verhör mit der einzelnen Leute, wie es dann letztendlich aufgeklärt wird, das erfahren wir halt, wie gesagt, erst im nächsten Band. Der Fall endet damit, dass Conan ein winziges Loch entdeckt, wo, glaube ich, Wein dran ist oder so. Auf jeden Fall ist da ein Fleck dran und das ist das entscheidende Detail, was jetzt alle natürlich zum Lösen des Falles benötigen. Und wir brauchen den nächsten Band gar nicht, weil wir nämlich wissen, wer der Täter war. Habt ihr den Fall noch nicht gelöst? Also echt mal. Der Gedankenblitz kommt noch. Ja, also mir hat der Fall wieder sehr, sehr gut gefallen. Auch wieder so ein, ich sag mal, 0-15-Fall, auch hätte ein Filler-Fall sein können. Aber halt grandios gemacht mit dem Anfang, wo Kogoro nicht ermitteln will, warum auch immer. Und dann plötzlich Ei kommt, dann ermittelt er doch, hä? Ein warum? Kind? Ja, hä? Naja. Es kommt geht um Yoko. Ja, dann kommt die Polizei an Tatort bei den Ermittlungen, dann immer beleidigt Ei dann immer Yoko und Kogoro beleidigt immer Higo mit Kreisligist und C-Promi und was weiß ich was. Hä? Statt irgendwie mal seriös zu ermitteln, alle Mann zusammen. Kreisligist. Und Takagi auch zuerst stellt dann die Fragen, die zum Fall gehören und dann, seid ihr jetzt eigentlich ein Paar? So als wäre das vollkommen relevant. Hä? Hat er damit überhaupt nichts zu tun? Naja, also hat mir sehr gut gefallen, auch wenn es halt ein bisschen lächerlich ist. Trash ist, sag ich mal. Also, naja. Aber ich möchte trotzdem hier auch, weil ich mich jetzt köstlich amüsiert habe, ja, die volle Punktzahl geben. 5 von 5 Weinflaschen. Da halte ich schnell dann hin. Mit 4 von 5 ja, was auch immer man hier geben kann. Ich muss sagen, der Fall an sich ist natürlich absoluter Murks, aber also, das ist wieso so ist der lustig. Fall Murks? Also, der ist sogar voll cool. Ja. das ist alles so lustig inszeniert, auch mit Megurel, der dann immer hinterfragt, also in welchem Fall ermittelt Mori eigentlich gerade hier? Ja. Also herrlich gut. Ich musste sehr viel lachen. Ich habe auch sehr viel gelacht und sehr viel gelacht und sehr viel gelacht. 4 von 5 bleibt allerdings der höchste Wert, den ich hier geben kann. Olli, rette mich! Ja, wer die vorigen Conan-Casts zu den Bänden aufmerksam gehört hat, der weiß, dass ich mich bei einem noch nicht abgeschlossenen Fall noch nicht endgültig festlege und da ja auch noch nicht die Endpunktzahl vergebe, weil ja noch viel passieren kann. Und deswegen vergebe ich momentan mit Tendenz aber nach oben eine Bewertung von 4 von 5 Decken. Ja! Olli! Noch momentan, das kann sich noch alles ändern. Also, ja, ja. Das wollen wir mal sehen. Wir wissen ja noch nicht, wie viele Kapitel noch kommen und was noch so passiert. Aber die Tendenz geht doch recht stark nach oben, muss man sagen. Also es war wirklich super lustig und ich konnte da mich auch sehr gut in Ai hineinversetzen, die da ihr Idol hautnah trifft und ihm in allem zustimmt. Und die beste Szene war dann, wo Yoko dann erzählt, ja, und mein Handy-Akku war leer. Ja. Passiert doch jedem Mal. Und dann kommt Ai. Nein, passiert es nicht. Was? Ah, sehr schön. Und ja, wirklich super, diese Konstellation. Auch der Anfang, wo erst so, die total bestürzt sind und man denkt, oh, Kogoro wird alles unternehmen, um rauszufinden, was mit Yoko ist, und dann plötzlich, nee, null Motivation. Ja, wie Kogoro im Stuhl sitzt und seine Seele aus dem Glas gleitet in den Himmel. Der ganze Odem ihm entweicht. Ja, aber auch den Fall an sich würde ich nicht unbedingt ganz außer Acht lassen. Also es ist schon eine spannende Frage, wie denn der Chef da ja ermordet aufgefunden wurde und da halt dahin kam, obwohl er vorher irgendwie nicht im Hotel war oder ja. Keine Ahnung, Leute, ich weiß es noch nicht. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Als ob der da unter der Decke lag, mit dem Gesicht abgedeckt und geschlafen hat. Hallo? Aber seine Schuhe. Es ist Detektiv Conan. Das kann gar, der kann da gar nicht klarer. Selbst wenn er wollte, hätte er nicht schlafen können. Aber Aoyama hat es nicht erlaubt. Ja. Nee, nie unten hat der da geschlafen. Aber gut. Wir werden es herausfinden. Machen wir weiter mit dem Detektivlexikon. Jiro Egami wird diesmal vorgestellt. Nicht wahr, Kevin? Ja, sehr schlauer Detektiv. Ist es eine Frau? Es ist eine Frau. Als ich gelesen habe, dachte ich auch, es wäre ein Mann, aber... es ist ein Mann, ne? Ich komme jetzt durcheinander hier. Ja, okay, Olli, du hast die Details. Na, also es geht halt um den Jiro Egami, der ja eher für eine geschlossene Gesellschaft ermittelt. Im Prinzip wird da nicht mehr viel zu gesagt. Es wird halt nur gesagt, dass er sich ohne Furcht halt diesen Fällen stellt. Er ist der Vorsitzende eines Kriminalliteraturclubs an seiner Universität. Kräftig gebaut und ja, es wird halt sein Äußeres auch mehr beschrieben und er studiert an der Universität. Er ist ein sehr schlaues Köpfchen, aber irgendwie schafft er trotzdem den Abschluss nicht und studiert immer noch seit was weiß ich wie vielen Jahren. Ja, was ich sehr interessant finde, ist ja die Parallele, dass irgendwie irgendwelche Charaktere immer in verschiedenen Serien auftauchen und Aoyama vergleicht das ja mit Detektiv Conan und Kaito Kid, wo auch die Charaktere immer wechseln sozusagen, weil Shinichi ja auch in Kaito Kid auftritt und Kaito Kid ja auch in Detektiv Conan. Diese Parallele fand ich halt am Ende sehr schön, aber ansonsten, naja, ich kenne den nicht, ich habe keinen Bezug zu dem, was bringt mir das? Ja, weil bei Dr. House bringt's mir noch was, aber sonst... Er ist ein eher einsamer Ermittler, weil er ermittelt auch eher an einsamen Inseln und Gebirgsdörfern, wo halt auch wirklich kaum einer hinkommt und löst seine Fälle halt immer durch so ein einzelnes blitzendes Detail und denkt dann, jo, alles klar, und dann liegt er auch meistens richtig. Tja, sehr gut. Kommen wir zur Werbung. Genau, die Werbung, wie cool ist das denn? Die Werbung. Detective Conan Special Romance Edition wieder mit dabei, Kaito Kid Treasured Edition. Liar Game ist mit dabei, ein sehr empfehlenswerter Manga. The Mastermind Files ist auch mit dabei, auch ein sehr guter Manga. Who is Sakamoto? Gefällt mir persönlich nicht so gut, soll aber auch sehr schön sein. Ruinen, Mädchen, Demon Lord, Kamio, Inuyasha, New Edition, Pakt der Yokai, Our Miracle und Sutopu. Oh, das ist ja gar keine Werbung, das ist der Hinweis, dass man sich von hinten lesen soll. Genau, eine Gesamtbewertung. Also mir gefällt die ganze Aufmachung sehr schön. Die Umsetzung auf Deutsch ist auch... ja, grandios, muss ich sagen, bis auf Also eins habe ich gefunden, eine Fehlerchen. Stelle, wo ich dachte, ja, aber kann man jetzt nicht schlecht bewerten. Also die Übersetzung ist im Vergleich zu früheren Bänden, wo wir wirklich massenhaft Fehler hatten, ist sie wirklich grandios. Deutsche Umsetzung, sehr gelungen. Die ganze Aufmachung auch mit dem Cover und der Farbe ist perfekt, sehr, sehr schön. Ja, die Auflösung am Anfang, hatte Kevin ja schon gesagt, ist ohne den vorigen Band schwer zu verstehen. Also beide kaufen. Ja, dennoch gehört er, also, ja, es hat ein bisschen blöd gemacht mit dem Cut da irgendwo dazwischen, aber man hätte es halt nicht besser machen können, der ist schon recht gut gewählt, der Schnitt, muss ich da sagen. Ja, zum einen ist ja auch, damals hat man ja noch diese extra Pfeile reingemacht vor ein paar Bänden, die dann alles um einen verschoben hat, um einen Fall. Aber das wird der Aoyama ja schon gewusst haben. Aber gut, ja. Dann der Hubschrauberfall hat mir auch sehr gut gefallen, als kleiner Schwenker sozusagen, kleiner Abstecher in die etwas seichteren Gefilde. Dann der Ran-Shinichi-Fall ist natürlich absolut klasse, also gefällt mir sehr, sehr gut. Vor allem auch, weil es die Beziehung betrifft und auch die Gefühle mal wieder ans Tageslicht kommen oder das erste Mal vielleicht ans Tageslicht kommen, nach dem London-Fall eventuell. Der letzte Fall ist wieder was zum Lachen, also eine gute Mischung hier, hin und her, hin und her. Alles in allem kann ich hier nur die volle Punktzahl geben. 5 von 5 Hüten, die Shinichi auf dem Cover aufhat. Ich kann ja gar nichts anderes geben. Ich muss zur vollen Bewertung greifen. Absolut empfehlenswert, auch für Fans, die nur diesen Shinichi-Fall lesen wollen. Ja. Obwohl ich nicht immer voll bewertet habe innerhalb des Bandes, das Gesamtpaket ist eindeutig super gut gelungen. Die Aufmachung an sich, die Fallauswahl an sich, alles, was dazugehört, auch von mir, 5 von 5 Sakuras. Ja, schließe ich mich an. Also wirklich ein Top-Band, muss man sagen, mit allem, was dabei ist, ob Spannung, ob Witz, ob Unterhaltung, alles dabei. Auch schön sind so die kleinen Details, die Philipp auch vorhin ja schon angesprochen hat mit den beiden Covern, was mir da noch gar nicht so aufgefallen ist. Wirklich sehr schön, dass das so ist. Ja, auch nicht. Einzige, was mir aufgefallen ist, ist, dass Kasua in Yuis Telefonliste steht. Auch sehr schön, finde ich. Die telefonieren noch häufiger. Ah ja, okay, das kleine Detail, das ist mir auch nicht aufgefallen. Hab ich auch nicht gesehen. Ja, ansonsten ja ein, ja, es war kein Rechtschreibfehler, aber irgendeinen grammatikalischen Fehler habe ich irgendwo gesehen. Das hat sich komisch gelesen, also war jetzt aber auch nicht ausschlaggebend. Das hat der Kommissar, der Senatschef gesagt. Kuro da? Ja. Der Rum? Wo ich dachte, hä, also, das finde ich jetzt nicht so schön formuliert. Ja, da scheint meine Fahndung mehr als angezeigt. Hä? Ja, angemessen. Ja, das war auch, aber irgendwas anderes ist halt mir noch irgendwie komisch. Ich weiß aber auch nicht mehr, wo es ist. Also bei dem vielen Text sind es ja kleinere Fehler. Also wirklich wenig, ja. Diesmal keine Sprechblase doppelt. Also nein, das, nee, das haben wir sonst ja immer gehabt. Und noch keine schief oder so. War ja schon ein Running Gag gefühlt. Ja, naja, jedenfalls sehr empfehlenswerter Band für jeden, was dabei. Schön auch, dass die Schlüssellochperson zum dritten Mal auftritt, auch ein kleines, nettes Extra. Und vielleicht können wir sie demnächst im Wiki zu den Hauptcharakteren zählen. Ja, ich vergebe auch 5 von 5 Kirschblüten. Da sind wir uns ja ausnahmsweise mal einig. Ja, das heißt, absolute Kaufempfehlung, nicht wahr? Ja, also für Neueinsteiger würde ich auch sagen, ja, wie ich schon sagte, sehr empfehlenswert, auch mit dem Shinichi-Fall. Das andere, ja, ein bisschen was zum Schmunzeln. Die Anfangsfall sollte man da vielleicht überblättern, aber, ja, stört vielleicht ein bisschen hier am Anfang. Ja, beide Bände, wie Kevin schon sagte. Ja, aber bei Band 86 hat man auch einen Anfangsfall, der nicht aufgeklärt wurde. Da muss man sich eben noch mehr kaufen. Ja. Da muss man bis zu 1 runterkaufen, ne? Naja, okay. Nicht ganz. Es gab früher häufig Bände, die in sich geschlossen waren. Aber in letzter Zeit leider nicht mehr. Was auch angenehm ist, finde ich, wenn es mal, wenn man zuklappen kann und sagt, das, schönes Buch, fertig. Nee, das letzte Mal war ich bei Band 50 oder so, also das war schon Ewigkeiten her. Naja, also volle Bewertung, absolute Kaufempfehlung, auch für neue Fans. Gerne im Amazon-Wiki-Shop bestellen und ich verweise noch auf unser Wiki, conanwiki.org, conanforum.org, unser Forum, conannews.org, unser Newsblog. Wir haben Facebook, facebook.com/conannews, twitter.com/conannews, youtube.com/conannews, instagram.com/conannews. Was haben wir noch, Kevin? Wir haben noch iTunes. Ah! Dort bieten wir den Conancast ebenfalls zum Anhören an. Gebt einfach einen Conancast und ihr findet uns. Und könnt uns kostenfrei abonnieren. Ja, kostenfrei. Wunderbar. Das war's dann auch schon. Abonnieren kann man uns auch auf YouTube, nicht wahr? Genau. Das hatte ich doch schon gesagt, oder nicht? Oder ich komme ganz durcheinander hier. youtube.com/conannews für alle Fälle nochmal. Doppelt hält besser. Ich sage viel Spaß mit dem Band. Bleibt sicher. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, Routinzerne. Ja, macht's gut und ja, vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch noch einen rosigen Tag.